Übung 3. Hören Sie die Wörter. Beachten Sie die Unterschiede in der Aussprache. Автобан. Die Autobahn. Курорт. Der Kurort. Landschaft. Die Landschaft. Pension. Die Pension. Tourism. Der Tourismus.